Der Reichstag entscheidet nun über Gesetzgebung, Besteuerung und auswärtige Politik. Die Reichsstände erhalten das uneingeschränkte Recht, selbstständige Bündnisse einzugehen, doch dürfen diese nicht, das ist die einzige Beschränkung, gegen Kaiser und Reich gerichtet sein. Da aber die Einschränkung vom Standpunkt des Beurteilers wesentlich abhängig ist, kommen fortan häufig jene hochverräterischen Bündnisse von Reichsständen mit Frankreich zustande, die die folgenden Jahrzehnte bestimmen. Der umfangreiche, noch in lateinischer Sprache gehaltene Friedensvertrag gelangt am 24. Oktober 1648 zur Unterzeichnung und ist am 8. Februar 1649 ratifiziert worden. Der fürchterliche, sinnlose Krieg, zu Anfang ein Streit der Religionen, doch bald verbunden mit unheilvollen Machtansprüchen, zum Schlusse vollends ausgeartet in den brutalsten Kampf um Land und Leute, hat die Kriegsscharen fast ganz Europas in die deutschen Fehden hineingehetzt und Deutschland, das Herz des Abendlandes, zur Beute ihrer Plünderungssucht gemacht. Der Kampf ist frühzeitig zur Barbarei entartet. Unter seinem tumultösen Gang verschwinden Dörfer, veröden Städte. Der Fleiß ganzer Generationen geht zugrunde. Am Ende des Krieges ringt ein am Boden liegendes Land mit dem Tode. Alles, was dem deutschen Volk seinen Namen verliehen, sein Stolz, seine Wehrkraft, seine Kunstschätze, sein mühsam errungener bürgerlicher Wohlstand, der noch vor dem Kriege zum Bau von herrlichen steinernen Bürgerhäusern geführt hat, sind dahin. Die Fremden werden auf lange Zeit ihre Kriege in Deutschland austragen können. Erst Menschenalter später, mit den Befreiungskriegen, wird das Reich wieder befähigt sein, seine Grenzen zu schützen und die Abrechnung mit den Nachbarn in das feindliche Gebiet zu tragen. Aus dem entsetzlichen Trümmerfeld dieses Krieges ergibt sich für unser Volk die ewige Warnung, unseligen Drang zum Bruderkampf, den Wahnsinn innerer Zerklüftung und inneren Hasses für immer fernzuhalten. Das Bild der Schäden des Krieges mag in der Schilderung der Zeitgenossen vielfach unter dem ersten Eindruck der Verwüstungen Übertreibung erfahren haben. Dennoch aber, dieser Krieg schritt erbarmungslos durch die einzelnen Landschaften und zudem gab es Zentren der Verheerung wie Böhmen, Schwaben oder die Rheinpfalz. Ziffern, die hier geboten werden, wirken erschütternd, selbst wenn wir Abzüge machen und besonders bei den Angaben über die Bevölkerung mit später wieder zurückgekehrten Flüchtlingen zu rechnen haben. Böhmen soll von seinen 3 Millionen vor dem Kriege nur noch 780.000 Einwohner behalten haben. Die Pfalz auf den 50. Teil ihrer früheren Einwohner gesunken sein, Württemberg bereits 1641 von 400.000 der Vorkriegszeit auf 48.000. Einzig Kursachsen weist eine Zunahme auf, wohl durch die Einwanderung der böhmischen Flüchtlinge. In der Gegend des Kaiserstuhls am Rhein gibt es 34 Jahre nach dem Friedensschluss erst etwa 3/5 der Haushaltungen vor dem Kriege 1615 und 2/3 des Viehstandes. Wir müssen im Ganzen einen Verlust von 1/3 der deutschen Bevölkerung als gefallen, niedergemetzelt, durch Entbehrungen und Seuchen dahingerafft annehmen. Wie sich dem Zeitgenossen, der die Gräuel des Krieges durch Jahre erlebt, gegenüber solchem Elend des größten Teiles von Deutschland das Bild verschonter Gebiete, die nichts vom Krieg erfahren haben, vorgestellt haben mag, zeigt uns die Schilderung, die Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen in seinem großen, tief ergreifenden Kriegsroman »Der abenteuerliche Simplicissimus« von der neutral gebliebenen Schweiz gibt, die nichts vom Krieg erlebt hat. Da heißt es: »Das Land kam mir so fremd vor gegen anderen deutschen Ländern, als wann ich in Brasilia oder in China gewesen wäre. Da sah ich die Leute in dem Frieden handeln und wandeln, die Ställe stunden voll Viehe, die Bauernhöfe liefen voll Hühner, Gäns und Enten, die Straßen wurden sicher von den Reisenden gebraucht, die Wirtshäuser saßen voll Leute, die sich lustig machten, da war ganz keine Furcht vor dem Feind, keine Sorge vor der Plünderung und keine Angst, sein Gut noch Leib noch Leben zu verlieren. Ein jeder lebte sicher unter seinem Weinstock und Feigenbaum, und zwar gegen anderen deutschen Ländern zu rechnen in lauter Wollust und Freude, also dass sich dieses Land vor ein irdisches Paradies hielt, wie wohlen es von Art rau genug zu sein schiene. Durch das Hin- und Herfluten des verheerenden Krieges, dessen Schrecken in seiner letzten Zeit noch zunahmen, da er mit größerem Aufgebot von Reiterei geführt wurde und damit einen immer größeren Umkreis Landes in den Kreis der Verwüstungen einbezog, mussten Handel und Wandel eine erschreckende Abnahme erfahren. Zudem war das Reisen in Deutschland durch die herrschende Unsicherheit und auch durch das Auftreten von Wölfen gefährlich geworden. Das blieb auch nach dem Ende des Krieges, da vielfach die an das Rauben und Morden gewöhnten Soldaten sich zu Haufen zusammenrotteten und, was einst als Glaubenskrieg begonnen, nun als Straßenraub für die eigene Tasche fortsetzten. An Geld die Strolche abzulohnen gebrach es, und vielfach waren diese Mordbrenner schon in der letzten Zeit des Krieges keine Soldaten mehr gewesen, sondern hatten sich bereits selbstständig gemacht. Nach dem Westfälischen Frieden mussten sich oft mehrere Reichsstände zusammentun, um das Raubzeug niederzuhauen. Die langen Jahre des Krieges ließen einen der Schule vielfach ungewohntes, verrohtes Geschlecht heranwachsen. Wie konnten unter solchen Verhältnissen die Lehranstalten auch gedeihen? Die Schulen auf dem Land waren bald verödet, in den Städten fehlten die Mittel, räumten Seuchen und Kriegsschrecken unter der Bevölkerung auf und ließen die Häuser öde stehen. Wie oft wurde mit dem Vormarsch der Gegenreformation ohne dauernden Ersatz der lutherische oder reformierte Lehrer unbarmherzig verjagt? So sehen wir ein Deutschland vor uns mit kaum erst geschlossenen Gräbern, erschöpft und geplündert, wehrlos neuen Angriffen auf seine Westgrenze ausgeliefert, seine Jugend unwissend und verroht, sein Adel in einem Soldatenleben ohne höheren Sinn abgestumpft, sein Bürgertum eingeschüchtert wie einst die zertretenen Bauern, gedemütigt und oft sich selbst erniedrigend in Knechtsucht dem öffentlichen Leben abgekehrt. Die Waffen sind zu Mordinstrumenten entartet, statt einem Volke heilige Wehr zu sein, die Fürsten und Machthaber in Selbstsucht erniedrigt, der Gedanke eines Gesamtvaterlandes nur heimliche Zuflucht geistiger Einsiedler. Mit dem Frieden von Münster und Osnabrück ist das Erste Reich innerlich gestorben. Nur die uralten Namen und Würden, eine Krone mit sinkendem Glanz, schon fast entweihtes Museumsstück, führen noch weiter ein gespenstisches, halb harlekinartiges Leben, während sich neue Kräfte im Schoß des Reiches bilden, die dann aufschießen, begehrlich, neidisch um Licht und Sonne, bis sich unter Schmerzen und Opfern in ihrem Kampf ein neues Vaterland gestalten wird.